eingehüllt ins Grüne, leuchten heller Bombas. Kein Beten am Sonntag, kein Jesus als Kompass. Ein schleppendes Jahrzehnt nach dem 11. September hat sich nichts von dem, was wir uns ersehnten, verändert. Jung in den Nullern, Family Guy, iPhone 2, Arschgeweiber, noch scheiß auf die Hypes. Mädchen in Weiß, R&B als Symptom einer Ära. Öde, behindert, träge. Wenn ich schon nicht den scheiß Staat zerschlagen kann, zerschlag ich ein Schaufenster, nimm, was ich tragen kann. Meine Eltern Westdeutschland, Terror, Schleier, Landhut. Ich, Schland, Lena, Meyer, Landrut. Ich träume von uns an Tagen wie diesen. Wach auf bei dem Part, an dem uns die Bullen erschießen. Erschießen, schießen, schießen, schießen. Kauf unser Album, Lena Meyer Landrut. Kauf unser Album, Lena Meyer Landrut. Kauf unser Album, Lena Meyer Landrut. Kauf nicht bei zugezogenen Swag.